Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Wir wurden von einem Dorf aus mit automatischen Waffen beschossen. Die Einheit bat uns um Verstärkung. Wir flogen mit 2 schwer bewaffneten Kampfhubschraubern hin und hatten den Befehl, das gesamte Dorf zu zerstören. Und genau das taten wir. Wir haben alles zerstört. Da gab es nichts, das nicht der Feind war. Wir haben alles getötet, was sich bewegte. Männer, Frauen, Kinder, Wasserbüffel, Hunde, Hühner. Ohne jedwedes Gefühl. Ohne jeden Gedanken. Schlicht aus Irrsinn. Wir haben alles dem Erdboden gleichgemacht. Häuser, Bäume, Karren, Körbe, alles. Meine Aufgabe bestand darin, Menschen zu töten. Heute noch, jeden Tag, sehe ich ihre Gesichter vor mir. Sätze aus dem Buch »Krieg beenden, Frieden leben« des Vietnam-Veteranen Claude Thomas. Sätze, wie sie aus fast allen Kriegen beschrieben werden. Voller Worte, die wir zwar hören, aber nicht verstehen können. Denn im Krieg wird das, was von der Kultur sonst geächtet ist, zur Normalität. Mord, Erniedrigung, Folter. Statt die kulturellen Werte zu verteidigen, werden sie im Krieg systematisch aufgegeben. Und so entsteht ein Raum, in dem die dunkelsten Schatten der menschlichen Seele wach werden können. Quer durch alle Zeitalter, in allen Kulturen, bei allen Rassen. Die Geschichtsschreibung berichtet uns, seit es sie gibt, von 14.600 kriegerischen Konflikten aus den letzten 5.600 Jahren. Das sind pro Jahr fast 3 Kriege. Wir können nicht glauben, was wir wissen, weil wir glauben, es nicht verstehen zu können, sagt der Begründer der modernen Friedensforschung, der Norweger Johan Galtung. Es gibt ein Vokabel hier und das wäre Konfliktanalphabetismus. Die meisten Menschen wissen sehr wenig über Konflikte. Sie glauben, dass sie etwas wissen. Das ist auch problematisch. Und ich finde, die Frauen mehr entwickelt als die Männer, Orient mehr als Okzident, ganz pauschal gesagt. Also steht es bei den Männern in unseren Ländern besonders schlecht zu. Leider sind sie die Leute, die die Welt regieren. Krieg ist der Vater aller Dinge, sagte Heraklit zu Beginn des westlichen Denkens. Kann das sein? Ist Frieden wirklich nur die Abwesenheit von Krieg? Gibt es dann irgendeine Hoffnung? Oder denken wir einfach falsch? Unsere moderne Vorstellung des Kosmos beginnt mit einer gigantischen Explosion namens Urknall, gegen den eine Atombombe dem Plopp eines Sektkorkens gleicht. Zerstörung, Gewalt und Kriege markieren alle Wendepunkte der Geschichte. Krieg bestimmt die Denkmuster von Aristoteles' Logik der Gegensätze, Darwins natürliche Auslese, Karl Marx' Klassenkampf und Sigmund Freuds Unterdrückung des Es durch das Ich und das Über-Ich. Und doch wollen wir nichts als Frieden. Tatsächlich sind wir von einem Verstehen des Krieges so weit entfernt wie eh und je. Warum ist das so? Laut Einstein können Probleme nicht auf der Ebene des Denkens gelöst werden, auf der sie entstanden sind. Nähern wir uns also der dunklen Seite in der Geschichte der Menschheit von ungewohnten und nicht immer angenehmen Seiten. Wir denken in kriegerischen Begriffen, haben das Gefühl, mit uns selbst im Krieg zu liegen und glauben, ohne es selbst zu wissen, dass Gebietsverteidigung, Eroberung und endloser Kampf widerstreitender Kräfte die Grundregeln der Existenz sind. Kann das wirklich so simpel sein? Die Natur mag immer wieder blutig an Zähnen und Klauen sein, doch was ist mit all den Symbiosen und Kooperationen, die das ganze System zusammenhalten? Die kann eine Theorie von egoistischen Genen, die sich gewalttätig durch die Evolution schlagen, nicht erklären. Ist der Mensch nicht das einzige Wesen, das seine Artgenossen auf diese Weise tötet? Nein, dieser Traum ist ausgeträumt, seit die Primatenforscherin Jane Goodall im Urwald von Tansania Zeugin eines Krieges unter Schimpansen wurde. Wir mögen die Aggression von unseren Vorfahren geerbt haben. Und doch hat der Mensch, vielleicht sogar noch mehr als seine nächsten Verwandten, die Wahl, seine Instinkte zu kontrollieren und kann zweifellos Liebe, Mitgefühl und Altruismus empfinden. Ist die Entstehung des Krieges nicht vielmehr abhängig von existenzieller Not, Mangel an Ressourcen, Überlebenskampf? Tatsächlich gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass es zu allen Zeiten auch Kulturen gab, die zeitweise ganz ohne Krieg und Gewalt auskamen. Die Matriarchatsforscherin Heidegöttner Abendroth ist sogar davon überzeugt, dass jene Kulturen, die vor den 14.600 Kriegen des Patriarchats existierten, erst durch Männer zerstört wurden, die in Zeiten der Not andere Gemeinschaften überfielen und so den Krieg einführten. Das ist eine geschichtliche Skizze, die sich über ein oder zwei Jahrtausende hinzieht. Wir müssen uns vorstellen, wir hatten dort blühende Ackerbaukulturen und das Land trocknet aus. Flächendeckend ein halber Kontinent. Das heißt, der Stress, dem die Gesellschaft ausgesetzt war, war unaufhörlich. Vielleicht über mehrere Generationen hinweg. Das hat eine Deformierung der Gesellschaft mit sich gebracht. Und die ziehen dann auf gut Glück irgendwo hin, quasi wie Desperados, wie Verzweifelte. Die Männer ziehen in Horden weg. Und so kommen sie jetzt in Europa an. Dann gibt es so etwas wie einen Populationsstress in den fruchtbaren Gebieten, wo matriarchale Gesellschaften leben, die können die nicht mehr aufnehmen. Das ist der Anfang der Gewalt. Und mit diesem neuen Bewusstsein entsteht die erste Gruppe von Herrschenden und Beherrschten. Und das Bewusstsein, Waffen sind das Mittel der Welt, Krieg ist der Vater aller Dinge und wir sind effektiv und wenn wir die niederhalten, sind wir bald viel reicher als die unter uns. So manches spricht für diese Sicht der Dinge. Zumal Staat, Herrschaft und Patriarchat die Früchte jener frühen Kriege waren. Historisch und archäologisch bewiesen ist das aber noch nicht. Und viele Psychologen wollen sich der Mühe auch nicht unterziehen. Sie sehen die Ursprünge des Krieges viel näher, im Trauma der Geburt, im frühen Verlust von Liebesobjekten oder im monströs verformten Ausdruck der unterdrückten kindlichen Seele. Keine Frage. Gründe für den Krieg gibt es viele. Die Kernfrage aber, so wie sie Leo Tolstoi in seinem Roman »Krieg und Frieden« stellt, wird damit immer noch nicht beantwortet. Wie kam es, dass Millionen von Menschen einander zu töten begannen? Man sollte meinen, jeder hätte klar erkennen müssen, dass niemand es dadurch besser, sondern alle schlechter haben würden. Weshalb haben sie es also getan? Die ungeheure Menge dieser Erklärungen beweist nur, dass nicht eine einzige von ihnen Ursache genannt werden kann. Wir scheinen dem Krieg nicht mit Logik und gesundem Menschenverstand nahezukommen. Im Frieden mag Vernunft herrschen, im Krieg aber regiert kollektiv die Unvernunft. Was wir aus der Perspektive des Friedens als unmenschlich charakterisieren, wird im Krieg plötzlich normal. Schlimmer noch, aus allen furchtbaren Schlachten gibt es Berichte von Soldaten, die danach mit leuchtenden Augen von der tiefen Faszination des Schreckens sprechen, von einem intensiven Erleben des Lebens in der Gegenwart des Todes, einer existenziellen Grenzerfahrung, die süchtig machen kann, von einer fast heiligen Rage und erotischen Lust der Herrschaft über Leben und Tod, wie sie Ernst Jünger beschrieb. Ich kochte vor wahnsinniger Wut, die mich und alle anderen auf unbegreifliche Weise erfasst hatte. Der überwältigende Wunsch zu töten verlieh mir Flügel. Ein gewaltiges Begehren nach Auslöschung, das wie ein roter Nebel über dem Schlachtfeld schwebte, machte die Männer wirr im Kopf. Ein neutraler Beobachter hätte glauben können, wir befänden uns in einem Glücksrausch. Ist das denkbar, angesichts der verrenkten Leichname im Gaskrieg von Verdun, den Geköpften auf den Killing Fields von Kambodscha, den von Phosphor verbrannten Kindern im irakischen Fallujah? Es mag angesichts der apokalyptischen Szenerie historischer und gegenwärtiger Kriege pervers klingen, aber es gibt so etwas wie eine unheimliche Liebe zum Krieg, sagt der amerikanische Psychotherapeut und langjährige Direktor des C.G. Jung-Instituts in Zürich, James Hillman. Andererseits gibt es eine Liebe für Krieg selber, die sehr unverständlich ist, weil es ist grausam, der Krieg. Im Krieg ist man in eine andere Welt, ein mythisches Welt sozusagen. Eine Welt, in der die menschlichen Regeln anders sind, weil es ist eine andere Art Existenz, leider. Aber es ist so. Mythen sind die Norm des Unvernünftigen. Und dieser geheimnisvollen Kraft gilt es sich zu stellen, sagt der berühmte Psychologe. Diesen innersten Kern des Krieges gilt es in einer Archäologie des Geistes freizulegen, wenn wir den Schrecken wirklich verstehen und ihn beherrschbar machen wollen. Das bedeutet, um den Krieg zu verstehen, müssen wir seinen Mythen auf den Grund gehen und erkennen, dass Krieg ein mythisches Ereignis ist, das die, die sich mittendrin befinden, in einen mythischen Seinszustand versetzt. Einen Zustand weit jenseits von Vernunft und Vorstellbarkeit. Deshalb können wir ihn auch nie wirklich begreifen, so Hillmann. Ich möchte es mehr imaginieren und als ein mythologisches Geschehen sehen. Sonst bleibt man im Rationalismus und die Rationalismus und Psychologie hat nie wirklich effektiv gegen Krieg gewirkt. Ja. Glaube macht Krieg sozusagen. Und Mythen kann man nicht glauben an Mythen. Aber die Götter sind da, ob man glaubt oder nicht glaubt. Und jeder Kultur oder Zivilisation, gleich Rom oder Ägypten oder die alten Germanen, hatten immer einen Kriegesgott. Und das heißt, es gibt übermenschliche Mächte, die einem angreift. Und das bringt eine Veränderung des Bewusstseins total. Die Tiefenpsychologie spricht von Archetypen, Urmustern, die weit über das Individuum hinausgehen und doch tief im Unterbewussten eines jeden Menschen wirken. Für unsere Vorfahren waren jene Kräfte Götter. Ares bei den Griechen, mit den Attributen des Androphones, des Menschenmörders, mit seiner Krateros, der heiligen, grausamen, übermenschlichen Gewalt. Mars stand bei den Römern für das Feuer, das die Männer zur Raserei bringt, und wurde auch Cecus, blind, Ferox, unbezähmbar, Insanus, geisteskrank, Scerelatus, verflucht, Turpis, obszön und Priscus, archaisch genannt. Dabei stehen die Götter nicht über den Schlachten und dirigieren das Geschehen, nein, sie sind, was geschieht, ergreifen das Individuum und machen es zu seinem Werkzeug. Die Römer fürchteten Mars als kollektive Gefahr, huldigten ihm im Kult und ließen ihn walten in den 1000 Schlachten ihrer tausendjährigen Geschichte. Das gilt bis heute, sagt der norwegische Konfliktforscher Johan Galtung. Grundstrukturen, Tiefenkulturen, Tiefenstrukturen, menschliche Bedürfnisse und so weiter, das sind für mich Hauptbestandteile. Das kollektive Unterbewusstsein ist sehr wichtig. Ich könnte sagen, dass bei dem kollektiven Unterbewusstsein, dort fängt es an. Und nicht wie die UNESCO sagt, War starts in the minds of men. Mind, das wäre ein wenig zu rationell, zu bewusst. Ich möchte gerne mit dem Unterbewusstsein arbeiten. In diesem archaischen Feld verschwimmt das Individuum. Nicht mehr der einzelne Mensch wird gesehen, sondern die gegnerische Gruppe, der Feind, das Böse. Erst kommt die Entmenschlichung des Gegners, dann die Gewalt. Ist es einmal so weit, dann wird die Welt zum Schlachtfeld zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Das reicht von der indischen Bhagavad Gita über den Kampf Jahwes gegen den Leviathan bis zur Johannesapokalypse, sagt Herbert Röttgen, der unter dem Künstlernamen Trimondi das Buch »Krieg der Religionen« herausbrachte. Die frühen Kreise um Hitler, vor allem Goebbels, haben sich auf die Johannesapokalypse berufen. Also es gab kaum einen Krieg, der nicht irgendwo den Versuch gemacht hat, irgendwelche Bezüge in diesem Schwarz-Weiß-Denken der Johannesapokalypse zu aktivieren, um die eigenen Interessen zu legitimieren. Der Mythos hat ja auch deswegen seine Kraft, weil er als Bilderwelt oder als archetypische Welt uns Orientierung geben soll, auch Identifikation, aber er darf nicht mehr bestimmte Werte zerstören. Und da sollten wir gegen rebellieren als Menschen und auch, wenn Sie so wollen, den Göttern ihre Grenzen setzen. Gegen die Götter rebellieren? Ihnen Grenzen setzen? Davon sind wir weit entfernt in einer Welt, in der die Fundamentalisten der einen Seite den Dschihad ausrufen und die andere Seite zum Kreuzzug gegen die Achse des Bösen bläst, sagt die Mythenforscherin Carola Meyer-Seethaler. Das geht ja bis ins dritte vorchristliche Jahrtausend zurück. Und das ist eigentlich diese erste große fundamentalistische Spaltung, die eigentlich dann alle patriarchalen Hochreligionen übernommen haben und in irgendeiner Gestalt eben das Böse bekämpfen. Und immer wieder ist diese Heldengestalt des Drachentöters, der Lichtheld, der das Dunkle vernichtet, eigentlich das Leitbild für alle großen Kriege, die im Namen des Guten und auch heute im Namen der amerikanischen Freiheit oder des amerikanischen Way of Life, wie immer, heute ist es mehr der Superman, also der männliche Geist, der die Natur beherrscht. Wobei der heutige Amerikanismus, Bushscher Prägung, doch sehr stark auch religiös motiviert ist, also christlich fundamentalistisch. Was können wir lernen aus diesem kurzen Ausflug in die Welt der Götter, die nicht tot sind, sondern im Unterbewusstsein der Menschen nur schlafen und jederzeit ausbrechen können wie ein Vulkan? Vielleicht, dass alle Kulturen, die sich auf einen Gott, eine Wahrheit berufen, besonders gefährdet sind, weil sie den Schatten wecken, indem sie das Licht bringen wollen. Hat nicht gerade das monotheistische Christentum eine blutige Spur mit Millionen von Toten durch die Geschichte gezogen? Der Konflikt- und Friedensforscher Johann Galtung spricht hier von kultureller Gewalt. Das ist in diesen Vorstellungen auserwählt sein und so weiter. Und hier stehen also die Amerikaner und die Gesellen sich gegenüber, sind beide auserwählt, ganz wie der Saddam Hussein. Washington hat genau im Spiegel geguckt und hat sich selbst gefunden in diesem Krieg zwischen Amerika und Saddam Hussein, zwischen Amerika und Milosevic. Und das ist ein wenig problematisch für alle Menschen, sich selbst als Problem zu verstehen. Man möchte ja gerne die anderen als Problem verstehen und ich bin die Lösung und hier komme ich. Also ist nicht der Krieg der Vater aller Dinge, sondern der Mythos? Eine diffuse Vorstellung vom Bessersein? Sei es das Land, die Rasse, das Geschlecht, die Klasse, die Generation. Eine Imagination, die uns wie eine höhere Macht ergreift, jede Vernunft abstreift, in Wahnsinn und Torheit stürzt und uns Dinge tun lässt, die schlicht jenseits des eigentlich Vorstellbaren liegen? Wir wissen es nicht. Aber es ist eine Erklärung, die dem höchst unsinnigen Phänomen des Krieges näher kommt als die unzähligen vernünftigen Gründe. Gefährlich ist dabei nur, dass wir, mit dem einen Fuß immer noch verwurzelt im Mythos, mittlerweile in der Lage sind, per Knopfdruck die ganze Welt in die Luft zu sprengen, sagt die Theologin und Friedensaktivistin Joanna Macy. Es ist gar keine Frage, dass mit den Nuklearwaffen und ihrer Kapazität, Hunderttausende auf einen Schlag zu töten, durch den Atomkrieg alles Leben auf der Erde auszulöschen oder uns für eine Zeitspanne, die länger ist als unsere Geschichtsschreibung, zu verstrahlen, dass diese Technologie unsere Vorstellungskraft hat verkrüppeln lassen. Darum also scheint es zu gehen, in einer Zeit, wo die Fundamentalisten aller Seiten aufrüsten und der atomare Schlagabtausch in den Strategiepapieren der Militärs wieder ganz weit oben steht. Fast so, als wäre dieser apokalyptische Drache nur ein Spielzeug. Es geht um die Rückgewinnung der Vorstellungskraft, was passieren würde, wenn Ares und Mars am roten Knopf sitzen. Vielleicht brauchte der Mensch der Vorzeit die Hilfe der Kriegsgötter, um mit Keule, Axt und Bogen in Momenten der Bedrohung übermenschliche Kräfte in sich zu aktivieren und zum Berserker zu werden. Da hätte der Mythos seinen Platz und Sinn. Heute aber, wo statt der Keule die Atombombe in unserer Hand liegt, muss sein dunkler Schatten zunächst entdeckt und dann als das erkannt werden, was er ist. Ein inneres Bild jenseits aller Vernunft. Vielleicht wird es dann endlich unnötig, es wieder und wieder in die äußere Welt zu tragen und sie damit zu zerstören.